Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Die zweite Folge Konstruktiver Krawall und ich bin super gespannt, denn es geht wieder ums Buch In manchen Nächten habe ich einen anderen von Anna Zimt, über das wir ja nur zu gerne hergezogen haben. Und zwar um Kapitel 4, nämlich um die Regeln für Annas offene Beziehung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit den Kommentaren, die wir damals zu Annas Regeln abgegeben haben, nicht mehr so einverstanden bin, vermutlich, sowohl in der Form als auch in der Aussage. Auch wenn ich jetzt die Regeln überhaupt nicht mehr kenne, aber das wird sich ja gleich ändern. Also hören wir mal rein. In dieser Folge soll es um ein Kapitel nur gehen, nämlich mit der Überschrift Unser Beziehungsknigge. Das sind 8 Regeln und die werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert, dass es ein Beziehungsknigge ist anstatt ein Regelwerk. Witzigerweise habe ich heute erst ein YouTube-Video gesehen über Knigge. Aber was mir da sofort aufgefallen ist, ist, dass Knigge ja auch keine Regeln sind, für die man bestraft wird. Du musst ja nicht irgendwie eine Strafe bezahlen, wenn du dem Knigge nicht folgst in einer Gesellschaft, in der das erwartet wird, sondern du wirst mit Verachtung bestraft. Du wirst vielleicht ausgeschlossen. Und das ist eigentlich viel schlimmer als eine Strafe, die du vorher weißt. Mit Verachtung bestraft werden ist, glaube ich, gerade in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft echt nicht so cool. Sagt sie, es ist keine offene Beziehung, in der man macht, was man will. Und dann sagen sie, wir haben Regeln aufgestellt, weil wir uns dran halten wollen. Also wofür braucht es Regeln, wenn man sich eh dran halten will? Ja. Also das macht irgendwie keinen Sinn. Naja doch, weil man muss ja erstmal das ausformulieren, ob man es jetzt Regeln nennt oder Grenze oder Vereinbarung, ist in dem Fall egal. Aber man muss ja erstmal etwas ausformulieren und etwas besprechen, woran man sich dann halten möchte. Und diese Implikation davon, nur weil es eine Regel ist, heißt das, dass ich mich eigentlich nicht dran halten will oder dass ich die übertreten würde, wenn ich könnte, wenn es nicht eine Regel ist. Die ist einfach falsch. Ich dachte gerade nochmal an das Paar, was wir beide kennen, die ja Regeln aufgestellt haben in ihrer Beziehung und sich einfach was aus dem Internet rausgesucht haben. Ja, genau. Wie machen das andere? Was gibt es da so für Regeln? Genau, und dann ist es natürlich schon cooler, wenn man irgendwie das selber entdecken muss und gucken muss, was passt und wie kommunizieren wir und so. Aber das schließt sich doch nicht aus. Also ich kann durchaus ins Internet gehen oder auch mit Bekannten oder FreundInnen sprechen, die vielleicht auch schon eine offene Beziehung haben oder nicht monogam leben und die fragen, wie die das machen. Ich muss ja nicht von null anfangen. Also das heißt ja, ich würde das Rad neu erfinden. Ich kann ja sagen, okay, ich übernehme mal dieses Regelkonzept und wenn es irgendwo drückt, wenn zum Beispiel es eine Regel gibt, mit der wir uns nicht gut finden oder wir sagen, okay, da fehlt uns noch was, dann sprechen wir darüber. Anstelle, dass erstmal alles erlaubt ist, weil das kann sehr viel Schmerz verursachen, erstmal alles zu erlauben. Genauso übrigens, wie es sehr viel Schmerz verursachen kann, erstmal alles zu verbieten. Erste Regel ist, Max und ich dürfen immer ein Veto einlegen. Das hält keine Beziehung aus, also nicht nur romantische Beziehungen, sondern grundsätzlich über. Ach krass, ich wundere mich gerade sehr, dass ich mit mir selbst vor 2 Jahren, als wir das besprochen haben, immer noch übereinstimmen, weil ich finde Vetorechte, also so starre Vetorechte in Beziehungen immer noch unsinnvoll. Denn das führt einfach zur folgenden Situation. Ein Partner A macht etwas, was bei Partner B Schmerz verursacht, zum Beispiel Eifersucht. Und dann hat Partner B die Wahl, entweder ich lege jetzt das Veto ein und versaue es quasi Partner A. Und wenn ich das zu oft mache, dann hat Partner A vielleicht auch gar keine Lust auf die Beziehung mehr oder ist sauer. Oder ich lasse es geschehen, obwohl ich ein Veto einlegen könnte. Und mir tut es aber dann nach wie vor und immer wieder weh. Also ein Veto ist eher so ein Hindernis dabei, zu kommunizieren. Weil was man da machen muss, ist darüber sprechen. Und da muss man eben auch manchmal Kompromisse finden, anstatt einen Konsens. Weil manchmal gibt es keinen Konsens. Aber man muss auf jeden Fall darüber sprechen, anstatt einfach zu sagen, ja, du hättest ja ein Veto einlegen können. und ihr habt einen guten Freund und eine gute Freundin und lernt neue Leute kennen und derjenige wird dann sagen, ich möchte nicht, dass du den triffst, weil sonst muss ich mich von dir trennen, freundschaftlich. Also wie absurd klingt das? Das klingt im ersten Moment natürlich super absurd, aber stellen wir uns mal die Situation ein kleines bisschen verändert vor. Ich bin mit jemandem gut befreundet und die Person fängt an, befreundet zu werden mit einer Person, die mir mal Gewalt angetan hat. Dann kann es durchaus meine Grenze sein, zu sagen, ich möchte nicht, dass du mit dieser Person befreundet bist, weil wenn du es bist, dann kann ich nicht mehr mit dir befreundet sein. Und im Endeffekt ist das das Gleiche in Beziehungen, nur halt, dass die neuen PartnerInnen des, der Partner normalerweise nicht so viel mit mir zu tun haben. Aber es kann genauso wehtun, wie wenn die Gewalt wirklich quasi davon von der neuen Person ausgeht. Und auch das kann eine legitime Grenze sein, zu sagen, ich möchte nicht, dass du mit dieser Person was anfängst, weil sonst kann ich mit dir nicht mehr intim sein oder gar zusammen sein. Und jetzt höre ich euch schon sagen, ja, Eli, das ist doch eigentlich das Gleiche wie ein Veto, wenn ich sage, wenn du mit dieser Person was anfängst, dann trenne ich mich. Ja und nein. Auf der einen Seite ist es natürlich in der praktischen Ausführung, dann kann es so sehr sein wie ein Veto. Aber das Wichtige ist, dass vorher gesprochen wird darüber. Nämlich so, das ist meine Grenze und das beziehe ich quasi auf mich. Und ich muss erstmal auch der anderen Person erklären, warum das meine Grenze ist und wie man da vielleicht einen Kompromiss finden kann. Dagegen, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass du mit dieser Person was anfängst, dann muss ich das vielleicht gar nicht begründen, sondern es ist einfach ein Veto, an das ich die andere Person halten muss. Aber danach steht, was brauchen wir, jeder Einzelne von uns und wir gemeinsam. Und ich glaube, Sie meinen nur Anna und Max. Und sie meinen nicht die dritte potenzielle Person. Also wie gemein ist das eigentlich schon wieder? Also dass die Gefühle der dritten Person schon wieder völlig außer Acht gelassen werden. Wie sollen die denn die dritte Person auch kennen? Die gibt's doch noch gar nicht. Und ich habe in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass man natürlich erstmal, wenn man Regeln oder Vereinbarungen oder wie auch immer man das nennt, aufstellt, dass man die erstmal nur auf die eigene Partnerschaft beziehen kann, weil es gibt ja noch keine dritte Person. Natürlich möchte man sich selbst sagen, ich möchte mit einer anderen Person respektvoll umgehen, aber das ist, glaube ich, klar, das muss man nicht als Regel formulieren. Und sobald dann eine dritte Person in eine bestehende Partnerschaft kommt, egal ob mit der einen Person oder mit der anderen oder mit beiden oder auf welchem Weg auch immer, werden sich die Regeln vielleicht im Laufe der Zeit verändern. Und auch Vereinbarungen können sich wandeln, indem man darüber spricht. Aber ganz am Anfang, wenn diese Person neu dazukommt, dann gibt es ja erstmal nur dieses bestehende Paar. Und da gibt es Regeln. Normalerweise. Zwischen uns als Paar ist offene und ehrliche Kommunikation der Grundstein des Ganzen. Okay. Sinnvoll, ne? Cool, ja. Genau. Also geht immer sinnvoll los und dann kommt am Ende des Absatzes. Manchmal ist das nötig, weil man einen kleinen Unsicherheitsanfall doch mal nachhaken muss, ob die neue Frau oder der neue Mann auch wirklich verstanden hat, dass nicht mehr zu holen ist als eine Affäre. Ist sie wirklich nicht dumm? Also, was soll das mir aussagen? Also, warum? Die Frage ist, warum muss es denn die andere Person verstehen? Das reicht doch, wenn Max es versteht. Also, oder hat Anna Angst, dass Max da umfällt, wenn es die andere Person nicht versteht? Wir leben ja leider nicht in einer idealen Welt. Also, dass es Menschen gibt, die Max in dem Fall sagen, ja, klar, dass du in einer offenen Beziehung bist, ist okay, verstehe ich. Dann läuft vielleicht längere Zeit was, dann verlieben sich die Menschen, dann stellen sie sich doch mehr vor und dann werden sie hinterlistig und versuchen vielleicht eine Beziehung mit Max anzufangen, aber eine monogame, also Anna da auszusperren. Und in dem Moment hat Max natürlich schon eine Beziehung zu dieser Person aufgebaut und kann es nicht einfach, zumindest ist es nicht sehr einfach, dann zu sagen, ja, hau ab. Das heißt, er steht da immer noch ein bisschen zwischen den Stühlen. Und was Anna sich da versichern will, ist, dass er sich im Zweifel für sie entscheidet. Und das finde ich durchaus berechtigt, weil ich kenne diese Angst auch. Regel 3. Wir treffen unsere LiebhaberInnen nicht bei uns zu Hause. Wir sind nicht besuchbar, wie man Online-Dating-Kreisen so schön zu sagen pflegt. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Gibt ziemlich viele praktische Probleme. Unter anderem wird es ziemlich teuer, wenn man ständig Airbnbs mieten muss. Und das ist auch so, ich finde, das ist auch so unpersönlich irgendwie. Also ich verstehe, warum die beiden das so handhaben. Also sie meinen ja auch, ihre Wohnung ist der gemeinsame Rückzugsort und so weiter. Aber ich finde das auch so schade für die Menschen, die sie kennenlernen. Okay, da verstehe ich total, was Jeannie sagt. Denn diese Grenze, dieses so, ey, ich kann dir mein Leben nicht zeigen und vielleicht auch gar nicht irgendwie dich meiner Freundin vorstellen oder so, das fände ich auch schade. Also ich finde es total in Ordnung, wenn man eine Regel aufstellt am Anfang oder die Grenze eines Partners ist, ich möchte nicht, dass du Menschen mit hierher bringst. Aber das kann sich ja auch über die Zeit ändern. Wenn ich jetzt ein halbes Jahr mit jemand eine Affäre habe und sage, die ist mittlerweile so in mein Leben gewachsen und die würde dich gerne kennenlernen, dann kann man darüber sprechen. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie sehr es eine Beziehung belasten kann, wenn man zwar darüber spricht, aber die andere Person sich überhaupt nicht bewegt, weil sie so viel Angst hat vor dieser Begegnung oder vor dem Aufweichen dieser Regel. Also da muss man einfach super, super vorsichtig vorgehen und dafür gibt es einfach keine Patentlösung. Wir uns mit dem der Geliebten ein Hotelzimmer oder eine Airbnb-Wohnung für eine Nacht nehmen. Das ist zwar aufwendiger, stimmt, ist aufwendiger, aber wir brauchen einen affärenfreien Raum für uns als Paar. Dazu gehört übrigens auch, dass wir nur frisch geduscht in unser heimisches Bett steigen. Und das erweckt in mir oder in uns ganz stark den Eindruck, dass es was Verbotenes, was Anrüchiges ist, was Falsches, was man tut. Ich verstehe den affärenfreien Raum in dem Fall sehr. Das muss nicht mal ein Ort sein, also das muss man nicht mal nur auf die Wohnung beziehen, sondern man kann es auch auf gemeinsame Orte beziehen, natürlich nicht alle, das hatten wir auch schon mal, oder einfach gemeinsame Zeiten, in denen man einfach nicht von seiner Affäre spricht, sondern voll und ganz für den Partner oder die Partnerin da ist. Und so eine gemeinsame Zeit kann sein, per Vereinbarung, nachdem ich von einer Affäre nach Hause komme und dass ich da quasi nicht die Affäre noch riechen möchte oder anders gesagt die affärenfreie Zeit genießen möchte, setzt vielleicht voraus, dass der Partner oder die Partnerin vorher duscht. Also sagt doch mal bitte, was ihr davon haltet, ob das für euch komisch ist oder ob das für euch respektvoll ist, in Anführungszeichen, dass der andere nur geduscht nach Hause kommt. Ja, weil er oder sie sonst das Bett oder die Beziehung beschmutzt. Mit fremden Menschen, das ist eben komisch, beschmutzt. Oder? Es gibt durchaus Menschen, die sich vor fremden Menschen ekeln und ich gehöre da zwar nicht dazu, also ich kann allen Menschen die Hand geben und oder sie umarmen oder... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alle Menschen küssen könnte, aber zumindest die meisten. Und ich glaube aber, da gehöre ich einer Minderheit an. Viele Menschen ekeln sich vor Menschen, die sie nicht kennen. Und auch wenn ich das selbst nicht so fühle, ist das, glaube ich, einfach zu respektieren. Unsere Affären müssen von Anfang an Bescheid wissen, worauf sie sich mit uns einlassen. Okay, also prinzipiell finde ich das total gut, wenn man sagt, so, ich bin nicht exklusiv, da gibt es diese Person in meinem Leben und diese Person ist ja total gut. Was ich daran sehr kritisch finde, ist, dass sie sich nicht nur auf die Menschen und deren Umfeld einlassen, sondern ja auch auf diese Regeln einlassen müssen, wenn sie mit Max oder mit Anna schlafen wollen. Und genau. Das ist ziemlich unfair. Sie haben ja gar kein Mitspracherecht. Überhaupt nicht. Also diese Regeln, das finde ich, ich glaube, mir ist gerade auch relativ egal, was in diesen Regeln steht, aber alleine, dass es die gibt und dass die für Max und Anna gelten und gleichzeitig für alle anderen, die sie nicht mit besprochen haben, ist für mich einfach, aber vielleicht ist das auch mein Denken von Beziehungen, die eher egalitär sind irgendwie, dass ich das schon gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie sowas funktionieren kann und wie gemein das eigentlich ist. Also die kommen dazu und die müssen sich halt einfach an alles halten, ansonsten sind sie halt raus. Also genau, ja. Vielleicht illustriert das nochmal ganz schön, warum ich für mich selbst nicht mehr an egalitäre Polyamorie glaube. Denn ich möchte in meiner Beziehung, in meiner Primärbeziehung auch zusammen mit meinem Partner oder meiner Partnerin Regeln aufstellen, die erstmal für alle gelten, auch Menschen, die wir noch nicht kennen. Das nehme ich mir als Privileg raus und das möchte ich nicht missen. Ich möchte nicht auf eine Stufe quasi gestellt werden mit Menschen, die ich noch gar nicht kenne und von denen ich überhaupt nicht weiß, ob ich sie vielleicht gar nicht mag. Also ich möchte nicht, dass jemand, den ich gar nicht kenne, über meine Regeln mitentscheidet. So rum kann man es nämlich auch sehen. Genau, was haben wir hier noch angemerkt? Das finde ich auch oberkrass. Also stimmt. Da steht... Moment, wo geht das los? Wir gehen nur mit Menschen Affären ein, die unsere Beziehungsmittel kennen, bla bla. Und nicht mit Menschen, die es bewusst oder unbewusst doch versuchen zu unterwandern und eine komische Stimmung zu verbreiten. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, dieser Gedanke ist mir komplett neu. Also ich gehe einfach nicht davon aus, dass jemand anders irgendwie unser Beziehungsmodell unterwandern will. Das ist so eine negative Vorstellung. Das ist auch so eine negative Grundhaltung überhaupt den Affären gegenüber. Vielleicht haben die beiden einfach mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Also ich weiß, dass ich damals auch immer erstmal davon ausgegangen bin, dass alle Menschen gut sind, aber ich musste schmerzlich, auch mit Jeannie, die andere Erfahrung auch machen, dass nämlich nicht alle Menschen von Grund auf gut sind. Das schließt ja eigentlich aus, dass dann Menschen, mit denen ich schlafe, die dann zu meinen Freunden gehören, zu meinem Geburtstag kommen, weil entweder müsste es dann wieder sehr stark reglementiert sein, dass die Personen irgendwie ein Redeverbot bekommen. Also man darf sich dann ja wahrscheinlich nicht anfassen, man darf sich nicht küssen. Mhm. Vor allem, glaube ich, auf gar keinen Fall darf man sich dann küssen. Das hatten Jeannie und ich, als wir uns kennengelernt haben, am Anfang ja auch. Keiner unserer beiden damaligen PartnerInnen wollte, dass wir uns vor den jeweils anderen oder auch vor anderen Menschen küssen. Und das war tatsächlich nicht das Problem. Das Problem war was anderes. Und man darf vor allem nicht davon sprechen, was man für eine Beziehung zueinander hat. Und man muss lügen, weil wenn man dann fragt, woher habt ihr euch denn kennengelernt? Und man sagt, naja, keine Ahnung, wir hatten halt Sex irgendwie. Man muss nicht lügen. Also damals in meiner oder unseren Beziehungen war es auch so, dass wir ja gesagt bekommen haben, dass wir eine andere Geschichte erzählen sollen. Aber das ist was, damit habe ich mich noch nie wohlgefühlt und das würde ich auch nicht mehr machen. Ich würde sagen, mein Angebot ist zu sagen, darüber möchte ich nicht sprechen. Denn es ist was, ich finde, das sollten wir alle viel öfter sagen, denn manche Leute geht es einfach was an und andere vielleicht einfach nicht. Und ob das jetzt der Partner sagt, so hey, ich würde vorschlagen, dass es die Person von dem und dem Stammtisch vielleicht nicht erstmal unbedingt was angeht, woher ihr beide euch kennt, dann ist das vielleicht okay. Lügen würde ich deswegen trotzdem nicht, aber zu sagen, ich möchte darüber nicht sprechen, meinem Partner zuliebe, halte ich für durchaus legitim. Da sind wir sehr vorsichtig und arbeiten mit doppeltem Boden. Das heißt immer mit Kondom plus X, also Pille, Diaphragma, Hormonspirale, Hormonpflaster und was sonst noch alles auf dem Markt gibt. Manche Frauen verhüten aber nicht hormonell oder mechanisch, sondern kennen ihren Zyklus im besten Fall gut oder machen NFP, natürliche Familienplanung, also mit Temperaturmessung und so, mhm, und wissen sehr gut, wann sie fruchtbar sind und wann nicht. In beiden Fällen reicht uns das für ein X, also den doppelten Boden, aber nicht aus, denn ich kann nicht darauf vertrauen, dass die Frau, mit der Max schläft, auch wirklich jeden Morgen ihre Temperatur richtig misst. Da denkt sie wieder, okay, die Frauen, die Max datet, sind erstmal dumm irgendwie und kriegen das selbst nicht auf die Reihe. Genau. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass sie ja durch diese Aussage bestimmt, dass Frauen zusätzlich hormonell verhüten müssen, weil NFP nicht ausreicht, wenn sie mit Max schlafen wollen. Das heißt, die Frauen, die mit Max schlafen wollen, sind dazu genötigt, Hormone zu nehmen? Und das ist krass. Wow. Wie übergriffig ist das denn? Also ich finde die Regel immer noch total bescheuert. Aber es hat ja nicht nur Anna darüber bestimmt. Das unterstellen wir jetzt einfach. Es hat ja sicherlich auch Max da ein Mitspracherecht gehabt. Und wenn wir die Situation mal umdrehen, wenn wir sagen, okay, ich sag das jetzt, ich bin nicht in der Beziehung, sondern ich stelle diese Regel für mich auf. Ich schlafe mit niemandem ohne doppelten Boden, nämlich, dass ich ein Kondom verwende und du so zu verhüten hast, auch noch, dass ich mir da sicher sein kann, also nicht mit NFP, was auch immer das heißt, also nicht mit NFP finde ich allein schon bescheuert, aber gehen wir mal davon aus, dann ist das eine Grenze, die ich für mich aufgestellt habe und die andere Person kann sich daran halten, also kann dann hormonell verhüten oder ich schlafe halt nicht mit ihr. Das mag jetzt befremdlich klingen, aber das ist dann meine Grenze und das ist dann völlig in Ordnung. Natürlich wäre es dann auch völlig in Ordnung, wenn die Frau in dem Fall sagt, so, du bist ja total bescheuert. Tschüss. Und das ist, glaube ich, auch, also so im Gesamten betrachtet, ist das einfach das, was ich an hierarchischen Polybeziehungen oder an offenen Beziehungen so schlimm finde, dass es immer jemanden gibt, der unter dem Hauptpaar steht. Mhm. Also alle anderen stehen immer unter dem Haupt- oder Nestpaar, wie auch immer. Ja. Die haben einfach alle weniger zu sagen und die haben sich nicht einzumischen. Die müssen sich nach allem dem richten, was die beiden, die miteinander zusammen sind, ursprünglich beschlossen haben. Da sieht man wieder sehr schön, wie oft wir in Extreme fallen, wenn wir versuchen, einen Punkt zu machen. Die wenigsten offenen Beziehungen werden es so handhaben, dass sich die Regeln über die Zeit überhaupt nicht verändern. Eine Beziehung verändert sich ja auch. Und wenn ich jemanden kennenlerne und mit dem eine längere zweite Beziehung führe, dann kann es auch in einer offenen Beziehung passieren, dass daraus eine polyamore Beziehung wird oder dass sich die Regeln verändern oder dass man sich mal trennt mit jemand anderem oder das kann alles Mögliche passieren. Natürlich gibt es auch den Fall, dass Regeln einfach über einen langen Zeitraum gleich bleiben, weil sie funktionieren. Aber wenn damit niemand einen Painpoint hat, warum sollte ich sie dann ändern? Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Partnerin Regeln ausmache und ich bin damit zufrieden, meine Partnerin ist damit zufrieden und meine Affären sind damit zufrieden, warum sollte ich sie dann ändern? Und wenn sie damit nicht zufrieden sind, dann bin ich normalerweise nicht so, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der dann sagt, naja, dann geh halt, sondern dann versucht man eine Lösung zu finden. Ich glaube, das ist die letzte Regel, oder? Regel ist Regel 8, genau. Wir treffen eine Affäre nur alle 2 Wochen. In dieser Zeit können wir gar noch eine eventuelle zweite Affäre sehen. Okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen, also sie erzählen sich ja eh keine Namen. Mhm. So. Ja. Warum ist es dann okay, Affäre 1, nur, also warum darf man Affäre 1 nur einmal in 2 Wochen sehen, darf aber Affäre 2, die man ja beide nicht benennt, auch nur einmal in 2 Wochen sehen? Warum darf man nicht zweimal Affäre 1 sehen oder zweimal Affäre 2? Weil man verhindern will, dass sich 2 bestimmte Menschen, also mein Partner, mit einer bestimmten Affäre so nahe kommt und so gut versteht, dass da vielleicht mehr daraus wird, also romantische Gefühle. Ob das immer funktioniert, sei mal dahingestellt. Ich bin der Meinung, das wird einfach manchmal nicht funktionieren und wird manchmal auch zu einem großen Painpoint, nämlich dann, wenn man die Tage zählt, bis man die andere Person wieder sehen kann. Aber wie schon gesagt, da kann man auch über diese Regeln sprechen oder Ausnahmen machen in Absprache. Ich glaube, den beiden ging es hier darum, überhaupt mal einen Zeitraum zu finden. Ob das 2 Wochen sind oder 1 Woche oder 3 Wochen oder 2 Tage, ist erstmal egal. Aber es gibt einen Zeitraum, in dem ich quasi mich nicht darum kümmern muss, mich mit meinen Gefühlen zu beschäftigen, zum Beispiel, weil mein Partner jemand anderen trifft. Und ich hätte sowas eine Zeit lang ziemlich gern gehabt und ich habe das tatsächlich auch vorgeschlagen, nämlich als in der Corona-Zeit Marcel quasi jeden Tag bei uns war und ich gesagt habe, können wir das nicht mehr reduzieren? Aber Jeannie war da strikt dagegen und die anderen aus der WG auch. Und mir hätte es sehr geholfen, mal ein bisschen Abstand zu bekommen von dieser ständigen Beschäftigung mit meinen eigenen Emotionen. Deswegen kann ich das durchaus verstehen, dass man so eine Regel aufstellt. Bei Regel 8 ist noch ganz am Schluss was ich noch sagen wollte. Vielleicht wird es in Zukunft ja auch mal in Ordnung sein, für ein Wochenende mit jemand anderem wegzufahren. Aber das sehen wir dann, wenn der Wunsch tatsächlich auftauchen sollte. Und da habe ich mir daneben geschrieben, ist es wirklich gut, den Wunsch erst dann auszusprechen, wenn er akut wird. Also, weil dann bezieht er sich ja auf eine andere Person. Mhm. Und das könnte zumindest in dem Kontext von den beiden zu ganz schönen Verwerfungen führen, weil das könnte ja diese Angst triggern. Mhm. So, es könnte jetzt zu eng werden. Also er will nicht grundsätzlich mal wegfahren über ein Wochenende, sondern will mit dieser Person wegfahren, mit der er sich vorher schon lange getroffen hat. Das stimmt natürlich. Man kann natürlich Sachen schon vorher besprechen, die hypothetisch sind, aber die Frage ist auch, wo hört man dann auf und wo fängt man an, Dinge zu besprechen, hypothetische Situationen zu besprechen. Und es ändert ja nichts daran, dass, wenn ich jemanden kennenlerne, mit dem ich in den Urlaub fahren will, dass ich dann mit dieser Person in den Urlaub fahren will, ob das vorher besprochen ist oder nicht. Also ich bin mittlerweile auch davon abgekommen, zu sagen, so lass uns alles vorher irgendwie besprechen, wie wir uns damit fühlen, sondern in der Situation wird darüber gesprochen und das finde ich eigentlich am sinnvollsten. Aber weißt du was, man kann das ja ganz einfach regeln in ihrem Fall, weil dann gibt es einfach ein Vetorecht. Dann gibt es einfach ein Vetorecht, ja klar. Dann kann man einfach sagen, nö, Lösung für alles. Du hast plötzlich diesen Wunsch, oh, ich glaube, mir wird das zu eng, nee, ich möchte, dass du sie gar nicht mehr triffst. Ja, wer traut sich denn dann, so einen Wunsch zu äußern? Ja, stimmt. Weil es könnte ja immer die Gefahr bestehen, dass der andere dann Veto einlegt und sagt, nö, gar nicht mehr, Schluss damit. Auch das ist schon wieder so eine Übertreibung und so einseitig gesehen. Also, auch wenn ich immer noch gegen Vetorechte bin, glaube ich nicht, dass es so abläuft, dass man sagt, so, ich lege jetzt ein Veto ein. Und die andere Person ist traurig, aber die Beziehung geht weiter wie bisher. Das wird nicht passieren. Der Partner, der ein Vetorecht einlegen will, der wird sich das vorher ganz genau überlegen. Und das wird nicht irgendwie eine eindeutige Entscheidung sein, denn dem oder ihr sind ja auch die Gefühle des der anderen wichtig. Und selbst wenn ich ein Vetorecht einlegen wollen würde, kann ich das mit meinem Partner oder meiner Partnerin besprechen. Und dann lege ich das vielleicht nicht mehr ein oder wir finden eine andere Lösung. Also das macht was mit einer Beziehung, das macht man nicht leichtfertig. Ich finde es trotzdem gefährlich, ein Vetorecht, aber wenn die beiden das so vereinbart haben, dann werden die wahrscheinlich auch ihre Gründe dafür haben. Gut, 8 Regeln abgehandelt. Aber es wird jetzt noch ein bisschen netter zum Ende hin, tatsächlich. In der letzten Seite, ja. Ja. Da wird's cool. Mhm. Also sie haben dann irgendwie eingesehen, dass sie sich gegenseitig aber nicht verbieten, mit der anderen Person irgendwelche bestimmten Sexpraktiken zum Beispiel auszuschließen, wie zum Beispiel Analsex. Das ist für sie total okay, solange sich's gut anfühlt, ja. Das ist ja schon mal super. Okay, ja, also, das ist cool, ja. Da denke ich mir so, okay, cool, ihr habt das verstanden, aber warum den Rest nicht? Ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich gut ist oder vorteilhaft ist, beim Sex zwischen anderen und meinem Partner keine Regeln aufzustellen. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie verletzend es sein kann, wenn mein Partner eine bestimmte Sexpraktik mit einer anderen Person macht, aber mit mir nicht, auf die ich auch stehe. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, auf euch selbst zu hören und zu sagen, okay, verletzt mich das? Und wenn ja, warum? Und wenn ja, wie können wir damit umgehen? Muss es gleich sowas wie ein Verbot sein? Oder können wir darüber sprechen, warum der Partner oder die Partnerin das mit jemand anderem macht, aber mit mir nicht? Und wenn der Partner oder die Partnerin sagt, so ja, aber fühlt sich einfach nicht so an, dann ist das natürlich scheiße. Und dann könnte man sich überlegen, so okay, vielleicht brauchen wir da doch eine Regel. Man kann das alles nicht vorhersehen, aber es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, über alles Mögliche zu sprechen, auch über Sexpraktiken. Und ich glaube, ich persönlich bin einfach jemand, der sehr viel Freiheit braucht. Mhm. Ich kann einfach nicht gut mit Regeln umgehen. Nie. Mhm. Also, oder wenn mir Leute was vorschreiben wollen. Mhm. Und das hat nichts mit Grenzen zu tun, die ich wahre, sondern einfach Regeln, die bestimmen, wie ich mich verhalte und wie andere Leute sich verhalten sollen. Mhm. Das ist ein ziemlich gutes Schlusswort von Jeannie, denn damit hat sie recht, wie ich später in unserer Beziehung auch noch schmerzhaft erfahren musste, dass sie mit Regeln oder auch mit Grenzen von anderen Menschen, in dem Fall mir, nicht umgehen konnte. Wenn ich gesagt habe, mir tut das und das weh, dann macht sie das trotzdem. Also Jeannie ist jemand, der sehr, sehr freiheitsliebend ist und ich wäre damals einfach gerne auch so gewesen, aber so bin ich nicht. Ich bin kein Hau-drauf-Mensch und das zu erfahren war ein langer Prozess. Deswegen nehme ich ja jetzt auch diesen Podcast auf, weil es doch einige Dinge gibt, die sich geändert haben und ich gemerkt habe, wie ich wirklich drauf bin. Und vielleicht noch kurz zu dieser Folge allgemein. Mir ist aufgefallen, wie sehr wir Anna eigentlich runtermachen. Ich habe öfter mal beim Anhören dieser Folge gedacht, so wow, wie muss man sich fühlen, wenn man das selbst geschrieben hat und jetzt unseren Podcast anhört und wir sie darin so auseinandernehmen. Also das ist ja auch gehässig teilweise. Es ist ja nicht nur berechtigte Kritik, sondern es ist ja teilweise auch gehässig und lächerlich machen. Und Anna hat darauf nie reagiert. Also wir haben da nie irgendwie eine Zuschrift bekommen. Aber es kann durchaus sein, wir waren jetzt auch nicht ganz unbekannt, der Podcast, dass das an sie herangetragen wurde und sie da mal reingehört hat. Und ich schäme mich ein bisschen dafür, falls das passiert ist, was ich in dieser Person ausgelöst haben muss. Denn ich in der Position würde mich ganz schön scheiße fühlen. Und ansonsten ist diese Folge eine ziemlich gute Querschnittsfolge gewesen, die wir damals gemacht haben, so über all das, was bisher passiert ist und alle möglichen Ansichten, die wir damals hatten, genauso wie diese Folge hier jetzt eine gute Querschnittsfolge dafür ist, was ich jetzt anders sehe. Und das wird sicherlich nicht das Einzige bleiben, also schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Stay tuned und bis dahin.